Ja, wir haben uns die Predigt geteilt. Ich habe den ersten Teil, das ergibt sich ja eigentlich auch bei diesem Text, wenn wir die Folie dann gleich sehen. Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ein uns sehr bekanntes Wort, schon im Alten Testament an das Volk Israel gerichtet, hier in unserem Text einem skeptischen Schriftgelehrten von Jesus geantwortet, und wir sagen es uns heute Morgen. Wir wollen ein wenig darüber nachdenken. Das Singen schränkt wohl doch an irgendwie, ne? Ich habe den Vorteil, ich darf hier etwas trinken. Du sollst, steht hier. Du sollst. Geht das so einfach? Kann ich denn überhaupt? Wieso soll ich? Ist das nicht etwas Unmögliches, etwas Unerhörtes, was Jesus hier fordert und zumutet? Das ist doch eine völlige Überforderung. Und ich denke auch eine unrealistische. Wenn ich mir die Welt in ihrem chaotischen Zustand ansehe, wenn ich auf den Egoismus um mich herum sehe und wenn ich in mein eigenes Leben schaue, dabei Gott zu lieben, der das alles mit ansieht, der das ja auch zulässt, heißt das nicht ein bisschen weltfremd und unrealistisch sein? Wie kann man das? Ich fragte meine Frau bei einem Spaziergang, wie geht das? Du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Meine Frau ist eine, im Gegensatz zu mir, stille, nachdenkliche Frau. Sie überlegte einen Moment und dann kam's. Das sind für mich besondere Momente im Leben, Gott zu lieben und Gott zu erfahren. Zum Beispiel neulich, vor einigen Wochen war das, beim Luther-Oratorium in Hamburg, wo der Chor sang, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort. Das Wort war bei Gott, Gott war das Wort. Da fängt die Seele an zu schwingen, das Herz wird bewegt, der Verstand erfreut. Aber einig waren wir beide uns auch, dass solch ein Empfinden wohl nur da sein kann, wenn man irgendwie einen Bezug, eine Beziehung zu diesem Gott hat. Und nur so könnte man Gott auch ein bisschen kennenlernen und lieben. Und die Frage ist, wie komme ich zu diesem Bezug zu ihm? Wie komme ich zu einer lebendigen Beziehung zu Gott? Wie geht das? So ein kalter Befehl, ein sachliches Gebot oder wie Papst Benedikt mal schrieb, so ein ethischer Entschluss und eine große Idee, die helfen nicht weiter. Es geht um die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen völlig neuen Horizont verschafft und damit eine entscheidende neue Richtung gibt. Das hatte schon Johannes so ausgedrückt, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben geschenkt bekommen. Sie ist das die Antwort auf das Geschenk des Geliebtseins, mit dem Gott uns entgegengeht. Die Antwort auf das Geschenk des Geliebtseins, vielleicht kommt die Folie, jawohl, sehr schön. Das ist nämlich ein wunderbares Wort von dem Papst Benedikt. Das ist Antwort auf das Geschenk von Gott, das er uns geliebt hat. Und mit dem geht uns Gott entgegen. Verstärkt wird dieser Gedanke des Geliebtseins, wenn ihr ein bisschen auch das Neue Testament euch in Erinnerung ruft, im ersten Johannesbrief. Den müsst ihr euch nochmal richtig vornehmen. Da ist fast in jedem Kapitel von dieser Liebe Gottes zu uns und von uns zu Gott die Rede. Ich greife mal eins raus. Kapitel 4, Vers 10 heißt es, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung für unsere Sünden. Danke, lieber Gott, dafür. Das ist frohe Botschaft. Und so sagen wir es, wie Stefan auch kurz berichtete, unseren Gästen in den Gefängnissen. Und wir machen ihnen Mut, dieses Danke, lieber Gott, selber für sich anzunehmen und einfach zu sprechen. Und wir sagen, so einfach ist eigentlich die gute Botschaft. Da sind keine großen Entschlüsse nötig. Da sind keine großen Taufen oder irgendetwas erstmal nötig. Erst einmal das Danke, lieber Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist. So wird man Christ. Alles andere, das macht Gott dann schon irgendwann in der Zukunft an uns. Und wie komme ich dann dazu, Gott wiederum zu lieben? Der Geigenbauer Martin Schleske hat ein neues Buch rausgelegt, Herztöne. Er hat das erste Buch, vielleicht kennen das einige von Ihnen, Der Klang, damals geschrieben und hat jetzt ein zweites Buch rausgegeben. Da schreibt er, mein Glaube ist keine Quelle der Sicherheit, er ist eine Gott zugewandte, fragende Liebe. Er ist eine Gott zugewandte, fragende Liebe. Und der Schleske zitiert den Picasso, der als alter Mann gesagt haben soll, als ich 13 Jahre alt war, konnte ich malen wie die großen Meister. Aber ich habe ein Leben lang gebraucht, zu malen wie ein Kind. Zu glauben wie ein Kind. Nicht so als ein Rückfall ins Kindische, sondern als eine gereifte zweite Naivität. Das ist ein Mensch, der sich allen Erfahrungen zum Trotz im Umgang mit Gott ein fragendes, ein suchendes, ein forschendes Herz bewahrt. Er hat diese offenen Augen eines Kindes, wenn es sich gerade schläft. Ein offenen Augen eines Kindes. Unsere Fragen sollen uns zu Suchenden machen, unsere Vision zu Hoffenden, unsere Sehnsucht zu Liebenden. Wer Gott finden will, der darf diese liebende Suche nicht durch irgendein religiöses Bekenntnis oder durch theologische Bildung ersetzen. Wenn die Glut der Gottesliebe in uns erkaltet ist, dann bleibt das, was einmal Glaube war, als die kalte Asche einer religiösen Lehrmeinung in uns zurück. Haben wir, auch wir Älteren, und alle, die mit Jesus mal irgendwann angefangen haben zu leben, die sich von ihm geliebt wussten, ihn wieder liebten, unsere erste Liebe verloren und sind jetzt zu abgeklärten Menschen geworden? Das Buch der Prediger im Alten Testament wirbt darum, dass die Ernüchterten, die Enttäuschten und die Verletzten zu dieser zweiten Naivität finden, von der Picasso sagte, er habe in seiner Kunst ein Leben lang nach ihr gesucht. Er sagte über das Wesen des Künstlers, jedes Kind ist ein Künstler, ein Geschenk. Das Problem ist nur, wie man ein Künstler bleibt, wenn man älter wird. Wie sehr erinnert uns das an das Jesuswort, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Werden wie die Kinder. Wer durch Schmerz und manch eine Ernüchterung hindurch zu jener zweiten Naivität gefunden hat, der hat zu einem neuen, bedingungslosen Vertrauen gefunden. Er taucht ein in Gott wie ein Kind. Er kommt als jemand, der sich lieben lässt. Und in eben diesem Geheimnis des Kindes, dass es sich lieben lässt, liegt die ganze Vollmacht des Menschen. Und das lässt ihn dann Gott, seinen Herrn, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Also mit unserem ganzen Wollen, unserem ganzen Wesen, unserem Tun, unserem Nachsinnen und auch unseren Zweifeln, unseren Überlegen, unserem Fragen, unseren Suchen, unseren Empfinden, unserem Fühlen, unserem Reden und unserem Schweigen, unserem ganzen Sein. Allumfassend ist dieses Wort gemeint. Und das wird dann auch nicht unerkannt bleiben. Unsere Hoffnung ist immer, dass neben unseren Gästen, die wir immer einladen im Gefängnis, so ein bisschen hiervon auch rübergeht an die Bediensteten. Einige sind dann auch immer schon ganz nett zu uns, bei anderen üben wir noch ein wenig miteinander. Aber dass dieses Wesen, das uns von Gott hier geschenkt wird und vielleicht auch bei uns zur Veränderung führt, rüberschwappt zu den anderen. Zur Überleitung zum zweiten Teil der Predigt von Henry gleich noch ein Wort von Elie Wiesel, dem großen jüdischen Schriftsteller, der die KZs in Auschwitz und Buchenwald überlebt hat. Elie Wiesel hat geschrieben, wenn ihr nicht wisst, ob euer Tun richtig ist, dann fragt euch, ob ihr dadurch den Menschen näher kommt. Ist das nicht der Fall, dann wechselt schleunigst die Richtung, denn was euch den Menschen nicht näher bringt, entfernt euch von Gott. Amen. Ja, Gott grundsätzlich zu lieben, ist mir nicht so schwer gefallen. Als ich erstmal geschnallt hatte, wer Gott ist und wie er zu mir steht und was er alles schon gemacht hat, bevor ich auf der Welt war, das war für mich relativ einfach. Aber wir haben vorhin die Schlachterübersetzung gehört, wo steht, dass das Gebot ist ihm ähnlich oder so. Andere übersetzen, das Gebot ist genauso wichtig. So, ja, jetzt kommt die zweite Hälfte, ich soll jetzt meinen Nächsten genauso lieben. Menschen, die nicht so nett zu mir sind, die nicht so zu mir stehen, das finde ich unglaublich viel schwieriger. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das mir im Internet über den Weg gelaufen ist. Magst du uns das mal kurz zeigen? Ja. Das ist eine Szene aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jemand aus dem Publikum fragt, ja, und was ist, wenn er schwul ist oder ein Flüchtling? Und Jesus antwortet kurz und knapp, hast du was an den Ohren? Das Bild will natürlich provozieren. Ja? Das ist eine Provokation. Und wenn wir diese Frage Jesus heute stellen würden, dann würde er vermutlich andere Worte wählen. Ich glaube aber trotzdem, inhaltlich wäre die Botschaft dieselbe. Und viele von euch wissen, wenn ihr die Bibel gelesen habt, die Leute damals haben Jesus genau die Frage gestellt. Ne? Die haben denen die gleiche Frage gestellt und Jesus hat geantwortet mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Die Frage, die dahinter steckt, ist natürlich dann irgendwie, wer ist denn nun mein Nächster? Gibt es da Grenzen? Wo dürfen wir Grenzen ziehen? Wo ist jemand nicht mehr unser Nächster? Ne? Im Lichte des sogenannten Präsidenten der USA, ja, und seiner Erlasse und ich baue eine Mauer und so weiter und diverse Sachen, ist das natürlich ein hochaktuelles Thema. Ich denke, wir als Europäer sollten, wenn wir in Richtung Trump zeigen, uns sehr genau überlegen, was wir da eigentlich sagen. Man sieht es hier nicht ganz, da unten ist das Meer dazwischen, ne? Man sieht es ein bisschen hochspritzen. Und nur weil unser Grenzzaun nicht in Europa steht, sondern das Mittelmeer ist oder auf der anderen Seite des Mittelmeers steht, wir haben das Problem auch nicht gelöst. Ne? Und jetzt gerade die letzten Wochen gingen wieder viele Bilder durchs Fernsehen, wo Leute im Schlauchboden sitzen. Oder saßen. Ja. Ich möchte mit euch aber gar nicht über Trump reden. Ich möchte eigentlich nochmal bei diesem Bild hier bleiben. Gott hat mich auf spektakuläre Art gebeten, in die Gefängnisarbeit zu gehen. Es ist eine sehr bewegende, aber auch, ich hoffe auch für euch, eine sehr ermutigende Geschichte. Ich bin mit meiner lieben Frau im Jahr 2012 gegen Ende des Jahres in Amerika gewesen. Und wir haben dort eine Reise gemacht. Und da haben wir sind in San Francisco gewesen und ich weiß nicht, ob euch Alcatraz was sagt. Alcatraz ist eine mikrokleine Insel in der Bay, San Francisco Bay, und das ist ein Gefängnis. Und dort haben die berüchtigsten Verbrecher der USA gesessen, unter anderem Al Capone. Und das kann man heute besichtigen. Und wenn man diese 3 Quadratmeter Zellen sieht, ich weiß nicht, ob ihr ein Gästeklo habt, stellt euch ein Gästeklo mit einem Bett vor. Keine Tür, sondern nur Gitter. Dahinter ein offener Flur über 2 Etagen. Das war schon sehr bewegend. Also das zu sehen und sich vorzustellen, dass jemand hier eingesperrt wird, ist mir schon sehr nahe gegangen. Und ich hatte ja gerade gesagt, wir waren kurz vor Weihnachten da. Ich bin beruflich öfter dort gewesen und bin immer, wenn ich übers Wochenende da war, in eine Gemeinde gegangen. Und diese Gemeinde haben wir dann besucht gemeinsam und sind dort zum Weihnachtsgottesdienst dort gewesen, der dort nicht am Heiligabend stattfindet, sondern ein paar Tage vorher. Und bei diesem Weihnachtsgottesdienst hat eine Gruppe von jungen Männern gekocht für eine ganze Gemeinde. Und dort waren so viele Leute, dass ihr euch eine Grundschulturnhalle vorstellt, so eng bestuhlt, wie es geht und voller Leute. Und da waren jetzt eine Gruppe von jungen Männern, viele mit beeindruckenden Oberarmen und Tätowierungen und so weiter, ganz offensichtlich mit einer Gang-Vergangenheit. Und die hat für diese Gemeinde gekocht. Kann man sich vorstellen, 250 Leute, die haben den ganzen Tag, wahrscheinlich den Tag davor, auch schon geschuftet. Und beim Essen haben sie uns dann erzählt, dass sie von der Teen Challenge sind. Teen Challenge ist eine Organisation, die sich um Jugendliche im Drogenumfeld kümmert. Ja, und dann sagt einer, einer von den Jungs, mit denen ich da am Tisch saß, einen Satz, der mir ganz, ganz tief ins Herz geht und der mir immer noch sehr nahe geht. Er hat gesagt, Jesus hat mir meine Kinder wiedergegeben. Danke, Stefan, für deine Worte. Der war drogenabhängig, dann kriminell und man hat ihm seine Kinder weggenommen. Und er sagt, Jesus hat ihn aus dem Rinnstein gefischt und hat ihm geholfen, dass er jetzt ein Vater für seine Kinder sein kann. Ja, nach dem Essen gab es dann einen Gottesdienst. In Amerika machen sie die wichtigen Sachen zuerst, ihr merkt das, ne? Und da haben diese Jungs, 10, 15 Leute, die also zwei Bankreihen in dieser Kirche vollgemacht haben, die Gemeinde an die Wand gesungen. Also man hat in dieser Gemeinde vor allen Dingen wirklich diese Jungs gehört. Und das, wir reden jetzt nicht über Hillsong, sondern wir reden über diese ganzen alten Hymnen, die so, ich sag mal, in meiner Generation nicht mehr ganz so angesagt sind. Das hat mich nicht losgelassen. Also diese beiden Erlebnisse auch in dieser Kürze hintereinander, das ging mir sehr zu Herzen. Ihr merkt, das ist immer noch so. Wir sind dann weitergereist nach Kanada. Dort haben wir Freunde besucht. Und dort habe ich in der Gemeinde jemanden kennengelernt, der 25 Jahre gesessen hat. Es ist eine unfassbare Zeit. Und der hat mir nach dem Weihnachtsessen, der war eingeladen bei der Familie, bei der wir zu Besuch waren, hat er mir seine Geschichte erzählt und die ist wirklich sehr, sehr traurig. Die kann einem einen kompletten Sonntag versauen. Ich sagte nur so viel, drei Menschen haben ihr Leben gelassen, darunter seine Frau und seine Tochter. Und dieser Mann hat mir gesagt, er ist froh, dass er nicht nach 15 Jahren entlassen wurde. Das wäre sozusagen bei guter Führung gewesen, sondern dass er die ganzen 25 Jahre hat absitzen müssen. Denn dann hätte er Jesus nicht kennengelernt. Denn in diesen letzten 10 Jahren, in denen er im Gefängnis gesessen hat, ist jemand ins Gefängnis gekommen und hat ihm davon erzählt. Der sitzt heute im Rollstuhl, lebt in einem Obdachlosenheim, das war in Winnipeg. In Winnipeg sind es im Winter 40 Grad minus, da gibt es keine Obdachlosen. Gibt es nur Obdachlose, die im Heim leben, ja. Und er hat ja seine Familie verloren oder seine Frau und seine Tochter verloren, nachdem er dann schon im Knast saß. Und er sagt jetzt, die Gemeinde ist meine Familie. Geht es dir gut? Ja, mir geht's gut. Die Gemeinde ist jetzt meine Familie. Was für ein Zeugnis. 10 Jahre kanadischer Knast möchte ich nicht eintauschen gegen Jesus kennen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe damals am Tisch gesessen und ich habe 14 auf dem Tisch geheult. Naja, vielleicht könnt ihr es doch, ich heule ja jetzt schon. Und für mich war völlig klar, dass Gott möchte, dass ich ins Gefängnis gehe und dort Menschen von Jesus erzähle. Und ich habe dann Gott gefragt, warum ich? Ich habe nie geraucht, ich war noch nicht mal richtig besoffen. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, jemals geklaut zu haben. Was soll ich denn da? Meinst du einen anderen Henrik? Aber ich habe, als ich gläubig wurde, Jesus irgendwann einen Blankoscheck ausgestellt. Und ich habe gesagt, ich mache alles, was du willst. Ich mache alles, was du willst. Einzige Bedingung ist, sprich deutlich. Ich möchte wissen, dass es von dir kommt. Das war bei weitem deutlich genug. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich das wohl mal machen. Und dann ging alles viel, viel, viel zu schnell. Wir sind wiedergekommen, kurz vor Silvester. Und ich glaube, es war in der ersten Januarwoche, habe ich mit Volker, der auch im Alpha-Team ist, beim Kaffee gesessen, habe ihm davon erzählt und dann sagt er zu mir, du weißt schon, dass ich jeden Montag ins Gefängnis gehe, oder? Und ich so, scheiße. Der Volker hat dann Otto angerufen und ich hatte am selben Tag die Telefonnummer von dem Gefängnisdirektor. Die sind übrigens nicht so schlimm, wie man das in den Filmen so sieht. Ich kenne jetzt ein paar. Aber das war ganz, ganz, ganz weit außerhalb von meiner Komfortzone, einen Gefängnisdirektor anzurufen. Ich wusste überhaupt nicht, wie es da drin aussieht, was da so passiert, was da auf mich zukommt. Aber ja, ich hatte es Gott versprochen. Und damit war das für mich auch kein Zweifel, dass ich das jetzt auch tun werde. Und es hat mich einen guten halben Tag Mut sammeln gekostet. Ich habe in der Firma gesessen, mein Chef hört jetzt zum Glück nicht zu, habe im Wesentlichen diese Telefonnummer angestarrt und habe irgendwie versucht, mich selber davon zu überzeugen, den jetzt anzurufen. Ja, das habe ich dann irgendwann gemacht und habe dann mit der Sozialarbeiterin, mit der wir ein ganz, ganz tolles Verhältnis haben, ein Gespräch gehabt. Ich kann mich noch erinnern, dass sie mich dann gefragt hat in dem Gespräch, Herr Stellmann, warum machen Sie das? Und dann habe ich gesagt, na, weil Gott mich hierher geschickt hat. Dann hat sie gesagt, das kann ich hier so nicht reinschreiben. wir haben uns dann geeinigt, dass sie sowas reinschreibt, wie aus meinem Glauben heraus habe ich das Bedürfnis, Menschen in Gefangenschaft zu helfen und so weiter. Da kann ich dann ganz gut mitleben. Ich habe dann 3 Wochen als Gast mitgemacht, habe mir das alles mal angeguckt und dann war klar, ich möchte das weitermachen. Eine Sache hat mich dann ganz doll gequält. Wie soll ich damit umgehen, dass dort Menschen sind und dass ich mit diesen Menschen zusammensitze, die teilweise dumme Dinge gemacht haben? Teilweise sehr dumme Dinge, teilweise auch schlimme und sehr, sehr, sehr schlimme Dinge. Vielleicht Dinge, die ein Menschenleben gekostet haben. Oder die ein Menschenleben für immer verändert haben. Mir war das ganz wichtig, und ich weiß nicht, ihr Ehrenamtlichen wisst wahrscheinlich, was ich meine. Man kann so ein Amt nur als Team machen. Ja? Also meine Frau ist in dem Team, Bärbel, Ottos Frau, ist Teil des Alpha-Teams, weil sie Otto jeden Montag freigibt. Und weil sie in der Zeit Dinge tut, die eigentlich auch meine Aufgabe vielleicht wären. Also haben wir das auch als Ehepaar entschieden, dass ich diesen Dienst mache, jeden Montag weg bin. Und was mich wirklich gequält hat, ist die Frage, was würde meine Frau dazu sagen, wenn ich dort mit einem Vergewaltiger zusammen Kuchen esse? Und wenn ich ihm dann erzähle, dass Jesus ihn liebt und dass Vergebung möglich ist. Und dass, wenn er das glaubt, wir uns im Himmel sehen. Kann das eigentlich richtig sein? Ich habe dann was ganz Verwegenes gemacht. Ich habe sie einfach gefragt. Und das sollten wir Männer für öfter machen, denn die Antwort hat mir die Schuhe ausgezogen. Die Antwort war, irgendjemand muss es ja machen. Irgendjemand muss den Leuten das ja erzählen. Woher sollen sie es sonst wissen? Diese Antwort hat mich damals sprachlos hinterlassen. Ganz, ganz, ganz toll, ja. Irgendjemand muss es ihnen ja sagen, woher sollen die Leute es sonst wissen? Ein ganz toller Mann, der mittlerweile leider verstorben ist, auch Teil unseres Teams war, der hieß José, wie der Name schon andeutet, ein Spanier, ne? Und der hat es sehr schön auf den Punkt gebracht. Einer unserer Gäste hat mal gesagt, ich bin ein Dieb. Und dann hat José in seinem tollen spanischen Akzent gesagt, du bist keine Dieb, du hast gestohlen. Gott unterscheidet zwischen Sünde und Sünder. Und das ist etwas, was uns auch von allen anderen Religionen so unterscheidet. Ja. Wir sind alle Sünder und Gott liebt uns trotzdem. Wir sündigen alle und das liebt er nicht. Und an dieser Stelle möchte ich euch eine Frage zumuten. Zumuten, ich benutze das Wort bewusst, dass wir uns mal prüfen, was ist eigentlich das Beste, was einem Verbrecher passieren kann. Dass ihm dasselbe widerfährt, was er gemacht hat, so Auge um Auge, ja. Oder dass ihm Jesus begegnet. Das wünsche ich eigentlich den Leuten. wenn ich es im Radio oder im Fernsehen höre, was die Leute so gemacht haben, was wünsche ich den Leuten? Und wie finde ich diese Vorstellung, diesen Leuten im Himmel zu begegnen? Vor einiger Zeit hat bei uns im Gefängnis ein Doppelmörder sein Leben Jesus gegeben. Und Gottes Wort sagt, dass ihm damit vergeben ist. Und dass er das Himmelsreich sehen wird. Hat er das verdient? Zwei zerstörte Familien. Wir sollten eines niemals vergessen. Es sind nicht die guten Menschen, die in den Himmel kommen. Es sind nicht die guten Menschen, die in den Himmel kommen. Es sind die schlechten, die in den Himmel kommen. Warum? Weil es keine guten Menschen gibt. Wenn das nicht stimmt, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Wenn du hier sitzt und das ein Schock für dich ist, ich hoffe nicht. Ja. Nicht die guten Menschen kommen in den Himmel, sondern die schlechten. Und das, weil sie Jesus haben. Viele Leute in der Haft sind auf eine ganz faszinierende Art offen für das, was wir ihnen erzählen. Der Dennis schreibt uns, wenn das Flugzeug anfängt zu trudeln, sitzt kein Atheist mehr drin. Wenn du erstmal in deiner Zelle sitzt und merkst, dass du nichts mehr selber im Griff hast, dann ist Gott auf einmal eine ganze Ecke näher als vorher. Es ist sehr viel schwerer, dem Nachbarn oder dem Kollegen mit dem schicken Auto und dem tollen Haus zu erklären, dass er ohne Jesus vor Gott ein Problem hat. Und dass ihm auch sein Yoga und sein toll gemähter Rasen dabei nicht hilft. Es ist viel schwieriger. Die Leute, die dort sitzen, mit denen wir zusammen sind, die wissen in der Regel ganz genau, was sie gemacht haben und auch was Schuld ist. Und die allermeisten leiden enorm darunter. Und den Leuten dann zu sagen, Jesus kann dir deine Schuld vergeben und Jesus kann dir auch helfen, deine Schuld zu tragen, ist etwas, was den Leuten schwerfällt zu glauben, aber bei einigen Leuten fällt das echt ganz tief ins Herz. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Das ist sozusagen ein modernes Gleichnis, das findet ihr nicht in der Bibel, aber nach einer Sturmflut liegen Hunderttausende von Seesternen am Strand. Und ein kleines Kind rennt umher und nimmt einen Seestern nach dem anderen und schmeißt ihn wieder rein. Und ein Mann beobachtet das so eine halbe Stunde, wie dieses Kind da rumrennt und Seesterne wieder reinschmeißt und geht dann irgendwann kopfschüttelnd zu dem Kind hin und sagt, hast du mal gezählt, wie viele Seesterne hier rumliegen? Hast du eine Idee, wie viele Seesterne hier rumliegen? Meinst du, es macht irgendeinen Unterschied, ob du jetzt so ein paar Seesterne da wieder reinschmeißt? Und das Kind, das nimmt einen weiteren Seestern und schmeißt ihn rein und sagt, für diesen Seestern macht es einen Riesenunterschied. Was wäre es, wenn wir schauen würden, was eine Armlänge von uns entfernt an Gutem zu tun ist? Eine Armlänge entfernt, nicht irgendwo. Betet doch mal, dass Gott euch einen Seestern zeigt, den ihr wieder reinschmeißen könnt. Wie muss es sich für so einen Seestern anfühlen, der da am Strand liegt, wenn er wieder ins Wasser geworfen wird? Ihr könnt das draußen auf dem Flur nachlesen. Ich habe einen Brief angehängt, den Dennis an seine Brüder und Schwestern in den Gemeinden geschickt hat. Als ich ihm erzählt habe, dass wir einen Gottesdienst machen, habe ich ihn gefragt, worüber sollen wir reden? Was wäre dir wichtig? Und als Antwort hat er mir einen 8 Seiten Brief geschrieben. Und den haben wir draußen angehängt. Ich kann euch den nur ganz warm ans Herz legen. Hört, also lest diesen Brief. Es ist nur ein Brief auf 8 Seiten. Ja, müsst ihr in der richtigen Reihenfolge lesen. Und zieht euch das mal rein, was passiert, wenn Jesus in dein Herz kommt. Ich habe noch einen letzten Gedanken. Es geht nicht um Mitleid. Es geht nicht um Mitleid. Mitleid können und sollten wir mit den Opfern haben. Bei uns kommt gelegentlich mal die Frage auf, ob wir uns nicht lieber um die Opfer kümmern sollten, statt um die Täter. Und meine Antwort ist, ich denke, dass wir als Leib Christi das bereits tun. Ja, andere Leute aus dem Leib Christi kümmern sich darum, aber uns hat Gott in diesen Dienst gestellt. Zu sagen, kümmert euch lieber um die Opfer, ist so ähnlich, als würde ich dem Kind mit den Seesternen sagen, rette die Wale. Sind keine Wale da, sind die Seesterne, die gerade vor meiner Nase liegen. Gott hat uns in diesen Dienst gestellt und die Jungs im Knast, die wir dort sehen, das sind für uns unsere Nächsten, die Gott uns dorthin gestellt hat. Oder umgekehrt, uns dahin. Ich habe noch ein Zitat von Hermann Hesse. Sagt Hermann Hesse, fühle mit allem Leid der Welt, aber richte deine Kräfte nicht dorthin, wo du machtlos bist. Fühle mit allem Leid der Welt, aber richte deine Kräfte nicht dorthin, wo du machtlos bist, sondern zum Nächsten, dem du helfen und dem du lieben und den du erfreuen kannst. Eine Armlänge entfernt. Schaut euch um. Es geht nicht um Mitleid, die Jungs wollen das auch gar nicht. Es sind leider nicht so viele, wo es wirklich nachhaltig ist. Ich habe vorhin schon über Kuchenessen gesprochen. Aber einige Leute, die wir dort haben, die wirklich ihr Leben Jesus geben und bereit sind und sich danach sehen, ihr Leben umzukrempeln, die wünschen sich halt jemanden, die wünschen sich Leute, die bereit sind, ein Stück ihres Lebens mitzugehen. Und das trotz ihrer Vergangenheit. Nicht, weil sie die Vergangenheit nicht kennen, sondern die Leute, die Vergangenheit kennen und trotzdem gehen. Und ich glaube, das ist es, wozu Jesus uns auffordert. Jesus hat sich entschieden, Gott hat sich entschieden, mit uns sein Reich zu bauen. Der hat sich entschieden, das zu machen. Der braucht uns nicht. Hätte er auch alleine machen können, hätte die ganze Welt alleine gemacht. Aber er hat sich entschieden, mit uns sein Reich zu bauen. Und ich empfinde das als absolutes Privileg, mit Gott an seinem Reich hier und jetzt zu bauen. Ein absolutes Privileg. Auch als Privileg, mit diesem Team zu spielen. Ich möchte mit einem Gebet schließen, das der Dennis uns geschickt hat. Danke Gott, dass du mich nicht hängen lässt, wenn ich überall unten durch bin. Du bist immer auf Empfang, wenn ich dich rufe. Dabei habe ich dich schon so oft enttäuscht. Manche Suppe habe ich mir selbst eingebrockt, aber du sagst nie, sei schuld, sieh gefälligst zu, wie du alleine damit klarkommst. So reagieren Menschen, aber du bist anders, Gott. Manchmal hilfst du anders, als ich möchte, und dann rege ich mich auf. Ganz schön blöd von mir, das weiß ich. Schließlich überblickst du alles. Du siehst die Umwege, die ich für Abkürzungen halte. Du hilfst durch und durch und klebst nicht nur ein Pflästerchen auf die Wunde. Danke Gott. Amen. Wir hatten jetzt ursprünglich ein Lied geplant, aber ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal 2 Minuten Stille machen und wir das mal auf euch wirken lassen.